schuf den Menschen nach seinem Ebenbilde, nach dem Ebenbilde Gottes schuf er ihn. Mann und Weiber schuf er sie, den Atem des Lebens hauchte er in sein Angesicht, und der Mensch wurde zur lebendigen Seele.